Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Jetzt live hier im Radio und im Fernsehen, dann ruft mich an, egal zu welchem Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr faxt mir ganz einfach unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Jessica und Jessica ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jessica. Dein Thema? Und zwar, es geht sich darum, mein Ex-Freund, der ist jetzt also im Knast. Mhm. Der hat eine Bank überfallen und ich meine, das war für mich die erste große Liebe. Mhm. Wart ihr noch zusammen, als er die Bank überfallen Nein, hat? Nein, wir waren schon seit einem Dreivierteljahr auseinander. Ja. Ich meine, die Gefühle waren eigentlich immer da für ihn und sind es halt jetzt noch. Und mein Problem ist halt einfach, dass ich nicht weiß, ob ich ihn besuchen soll oder nicht. Mhm. Wie lange seid ihr auseinander? Ja, ein Dreivierteljahr. Jetzt. Dreivierteljahr? Dreivierteljahr, Dreivierteljahr bis ein Jahr. Mhm. Um den Dreh. Du hast gerade gesagt, die Bank hat ja auch vor einem Dreivierteljahr überfallen. Ist das jetzt alles? Nein, das ist jetzt so ein gutes halbes Jahr. Ach so. Ist jetzt her. Ach so, verstehe. Ja. Ob du ihn besuchen sollst? Ja, ich meine, er schreibt mir jetzt, also ich meine, ich habe mit ihm brieflichen Kontakt. Mhm. Er schreibt mir halt, dass er mich noch liebt und keine Ahnung. Und das ist halt einfach, für mich ist es einfach schwer, weil ich nicht weiß, wie ich halt darauf reagiere, wenn ich ihn jetzt sehe. Verstehe. Wie lange wart ihr zusammen vorher? Zwei Jahre. Auch zusammen gewohnt. Und also richtig eng, richtig nahe, ja, Geschichte. Richtig eng. Mhm. Meine erste große Liebe. Ja. Erste große Liebe. Die Zeit, nachdem ihr getrennt wart, wie war da euer Verhältnis? Habt ihr euch schon auch ab und zu mal gesehen? Oder ja, wir haben uns gesehen. Und also schon so ein bisschen freundschaftlich war ja, es schon? Ja, freundschaftlich war das auch. Hatte er denn dann eine andere oder hast du einen anderen inzwischen? Ja, aber das war nur so Larifari, nichts Wirkliches. Mhm. Jetzt hat er dir geschrieben, Dass er mich noch liebt. Dass er dich noch liebt. Ja, und also das Krasseste, was er geschrieben hat, war irgendwie, ich hoffe für dich, dass du glücklich wirst, aber dass du niemals vergisst, dass da jemand hinter Gitter sitzt, der dich liebt. Oh, das geht natürlich rein. Und das hat sehr reingehauen, auf jeden Fall. Verstehe. Mhm. Wie sind denn deine Gefühle zu ihm? Ja, sind noch ziemlich stark, auf jeden Fall. Ich vermisse ihn auch. Also so, dass man schon sagen könnte, du bist eigentlich auch noch ein bisschen verliebt, oder ist Liebe, ist das alles gar nicht mehr im Spiel bei dir? Doch, auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall? Ja. Von wem ging denn die Trennung aus? Das war eigentlich von beiden, weil das einfach nicht mehr funktioniert hat. Ich meine, also ich habe auch ein Kind von ihm abgetrieben und also es ist schon ziemlich krass gewesen, heftige Zeit. Also ihr habt euch getrennt, weil es viele Probleme gab. Ja, viele Probleme. Aber eigentlich irgendwie so innerlich, herzensmäßig warst du die ganze Zeit noch bei ihm. Ja. Oh ja, das kommt natürlich aus der Pistole geschossen mit dir. Ja. Da ist noch eine ganze Menge Liebe im Spiel. Ja. Und große Emotionen, große Gefühle. Woher? Und bei ihm offensichtlich auch. Ja, denke ich mal. Ja. Weißt du schon, wie lange er im Knast sein muss, sein wird? Also jetzt schätze ich mal noch gut 4,5 Jahre. 4,5 Jahre? Ja. Jessica, also ich finde, wenn die Gefühle noch da sind, auf seiner Seite offensichtlich ja sehr stark, ja, auf deiner Seite offensichtlich ja auch nicht unerheblich, ja, dann finde ich schon, dass du Kontakt mit ihm haben solltest. Warum nicht? Ja, aber ich meine, das ist ja auch so, ich dürfte den ja dann, glaube ich, nicht anfassen und nicht umarmen. Ich meine, das kommt ja auch noch dazu. Das wäre ja auch so ziemlich... Also wie das im Einzelnen da nur in dem Knast geregelt ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schon eine tolle Sache, wenn man im Knast sitzt und dann Besuch bekommt und sich gegenüber sitzen kann und miteinander reden kann und so weiter. Ja, schon. Was ist denn eigentlich deine Angst, dass du sagst, ich weiß nicht genau, ob ich das tun soll? Und keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nachher noch deprimierter als jetzt. Ich meine, das ist jetzt schon schwer genug und ich freue mich halt immer, wenn ein Brief von ihm kommt. Also deprimierter deshalb, weil du siehst, wie es ihm da geht? Oder ja, genau. Ich meine, er schreibt immer, dass es ihm eigentlich ganz gut geht, aber ich meine, wie geht es einem schon, der halt hinter Gitter sitzt? Gut, aber da würde ich jetzt so meine eigenen Gefühle, die Angst vor deinen eventuell schlechten Gefühlen mal zurückstellen, sondern wenn wirklich die Liebe im Spiel ist, dann ist es natürlich eine tolle Sache, wenn man im Knast sitzt, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand draußen, der hat mich lieb und der kümmert sich auch um mich und der besucht mich jetzt auch und der kommt auch regelmäßig zu mir, schreibt mir und so weiter. Ja. Also das finde ich schon, dass du das machen solltest. Also nachdem ihr getrennt wart, waren da keine großen Gefühle im Spiel zu anderen Jungs bei dir? Nee, nicht wirklich. Letztendlich hast du ihn immer noch im Kopf gehabt. Ja, immer eigentlich. Ja. Nur. Ja, dann ist es ja eigentlich ganz klar, Jessica. Ja. Dann finde ich schon, dass du mit ihm Kontakt haben solltest. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du da irgendjemanden liebst, der im Knast ist und dich da reinsteigerst und immer dann denkst, aber das bringt ja auch nichts. Es ist ja viel schöner, wenn du das dann auch in dem Rahmen, wie es möglich ist, dann auch mit ihm lebst. Mhm. Ne? Ja. Also schreib ihm und versuche ihn zu besuchen, wenn das möglich ist. Mach ich. Ja, alles Gute. Okay, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt mich erreichen, kostenfrei unter dieser Nummer. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt. So wie zum Beispiel Michael. Michael ist 35 Jahre alt. Hallo. Moin Michael. Um was geht's? Ja, folgendes. Mein Lebensgefährte, Freund und Geschäftspartner wollte mich vorgestern Morgen mit dem Messer umbringen und... Lebensgefährte? Ja. Freund? Ja. Geschäftspartner. Also dein Mann, dein Geliebter. Ja. Mit dem du auch ein Geschäft hast. Richtig, ja. Der wollte dich vorgestern mit einem Messer umbringen. Richtig, ja. Er kam betrunken aus der Kneipe. Wohnt ihr zusammen? Ja. Mhm. Es war so 17:45 rum und ich bin durch Zufall wach geworden, weil ich auch an der Tür den Schlüssel hörte und er kam dann direkt ins Wohnzimmer und ich hatte auf der Couch gelegen und da wir haben so eine Glasscheibe in der Wohnzimmertür und er hat dann wie wild die Tür auf und zugeschlagen, mehrmals hintereinander, bis dann die Scheibe rausgefallen ist und in 1000 Einzelteile zersprungen ist. Und dann bin ich natürlich hochgeschreckt und wollte mich schnell anziehen, weil er dann in die Küche gegangen ist. Und ich hörte, wie er dort in der Küche am Friemeln war und ja, ich konnte mich nicht mehr anziehen, das habe ich nicht mehr geschafft. Da kam also dann direkt mit dem Messer ins Wohnzimmer und... Mit einem richtig großen Küchenmesser? Ja, mit einem ziemlich großen Messer. Ja. Und ich war völlig irritiert, weil ich muss dazu sagen, wir hatten eine Woche vorher abgemacht, dass wir nicht zusammenleben können. Und wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und lebt auch zwei Jahre in einer Wohnung zusammen? Ja. Hattet in der letzten Zeit aber große Konflikte miteinander? Ja. Wir waren auch mehrere Monate im Ausland und haben dort auch beruflich zusammengearbeitet und das war sehr erfolgreich. Aber wenn ihr sagt, wenn ihr quasi entscheidet, wir können nicht miteinander leben, heißt das ja, dass die Beziehung im Prinzip kaputt ist? Ja. Oder bezog sich das nur, wir können nicht gemeinsam in einer Wohnung leben? Also wir können nicht gemeinsam in einer Wohnung leben. Ach so, ihr wolltet also nicht in einer Wohnung leben, wolltet aber weiter ein Paar bleiben? Ja, ja. Und wir haben lange darüber gesprochen, er hatte andere Ansichten, er hat gesagt, er möchte gerne mit seinem Partner zusammenleben, auch in einer Wohnung. Und ich habe gesagt, das möchte ich eigentlich auch, aber im Moment funktioniert das so nicht. So, jetzt aber zurück zu der Nacht. Er kommt mit dem Küchenmesser zu dir, der du gerade aufgewacht bist, in das Wohnzimmer. Du bist noch nicht angezogen. Nein, und ich muss dazu sagen, ich habe ihm vorher auch noch ein paar nette SMS geschrieben, weil wir uns vorher auch ein bisschen gestritten hatten. Mhm. Und ich wollte einfach diesmal nicht genauso reagieren wie sonst auch immer, also emotional. Mhm. Ich habe mir gedacht, Mensch, man kann eigentlich über alles reden. Okay, und, jetzt sind wir gespannt, wie das weiterging. Ich sehe die Szene vor mir, er steht mit dem Küchenmesser wiederum vor dir. Was dann? Ja, er hat mich also in die Ecke gedrängt und zwischen uns war jetzt dieser schwere Glastisch. Und er hat immer mit dem Messer, also der Glastisch war zwischen uns und er hat immer mit dem Messer vor mir hergefuchtelt und ich habe versucht, ihn noch zu beruhigen und dann wurde er eigentlich immer böser und ich habe ihn auf einmal nicht wiedererkannt und dann hat er mit dem Fuß den Glastisch umgeschmissen und der ist dann auch in 1000 Teile zersprungen und das war ziemlich laut auch alles und auch die Nachbarn haben das alle mitbekommen. Mhm. Das ist natürlich auch sehr peinlich, weil ich noch nicht sehr lange in diesem Haus wohne. Ja. Und ja, und... Also er hat nicht zugestochen, soweit kam es nicht? Nein, also ich wollte dann, weil er hatte mich eingesetzt in der Ecke, ich kam nicht mehr weg und ich musste praktisch auf ihn drauf und das habe ich dann auch gemacht und... Also es gab eine Rangelei zwischen euch beiden? Ja, aber er hat es dann eben gestochen, ganz knapp. Wirklich ganz knapp. Und wir sind dann zusammen in die Scherben reingefallen und das Messer hat er losgelassen und dann hat er sich auf einmal nicht mehr bewegt und ich bin schlagartig aufgesprungen und zur Tür gelaufen, habe mich nochmal umgedreht und dann steht er auf einmal wieder auf, nimmt das Messer und rennt hinter mir her und ich bin dann nur noch geflüchtet. Wohin? Zur Nachbarin, eine Etage tiefer. Wie hat sich dann wieder alles beruhigt? Nein, er hat dann hier weiter randaliert, hat meine Gitarre zerschlagen und alles Mögliche demoliert. Also ein sehr, sehr dramatischer Morgen, der böse hätte ausgehen können. Ja. Ihr seid in die Glasscheiben Scherben gefallen. Hast du dir da Verletzungen zugezogen? Ja, ich bin auch barfuß durch die Scherben nach draußen, weil keine andere Möglichkeit war. Und okay, soweit das, was vorgefallen ist. Das war vorgestern Morgen. Ja. Jetzt ist er ja mittlerweile wieder nüchtern. Oder er war ein paar Stunden danach schon wieder nüchtern. Wie hat er sich... Die Polizei hat ihn mitgenommen. Also ich habe die Polizei angerufen, es ging nicht anders. Ja. Und er hat ihn mitgenommen und... Aber wo ist er jetzt wieder? Jetzt ist er im Moment bei seiner Schwester. Habt ihr schon miteinander geredet? Er hat mich vorhin angerufen, aber ich war ganz kurz ab, weil es ist so, er darf sich jetzt im Moment bis zu 10 Tage hier nicht sehen lassen. Er hat also ein Verbot von der Polizei bekommen, weil die haben ihn auch mitgenommen. Ja. War denn, Michael, war er früher in eurer Beziehung, gab es da auch schon mal so gewalttätige Szenen? Oder ist das zum ersten Mal so in dieser Dramatik? Nein, es ist schon mal passiert im Ausland und da musste ich auch aus dem gemeinsamen Haus flüchten und dort ist dann auch von der Polizei alles aufgenommen worden. Du lieber Himmel, auch wieder im alkoholisierten Zustand. Ja. Aber was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt dein Gefühl für diesen Mann, nach diesem schlimmen Vorkommnis? Ich weiß, dass er eigentlich kein gewalttätiger Mensch ist, jedenfalls nicht, wenn er nüchtern ist. Aber Alkohol ist Gift für ihn. Und ich denke nicht nur für ihn. Und darum habe ich mich auch heute entschlossen anzurufen. Denn ich habe deine Sendung auch oft mal in verschiedenen Lebenssituationen gehört und fand das immer ganz toll und finde es auch nach wie vor klasse. Möchtest du denn, nach dem, was jetzt passiert ist, mit diesem Mann weiter, wenn auch nicht in einer Wohnung wohnen, aber zusammenbleiben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, denn... Was müsste er tun, was müsste er sagen, um dich in einer gewissen Weise zu beeindrucken, dass du sagst, okay, ich gebe dir noch eine Chance? Ich kann ihm keine Chance mehr geben. Es geht einfach nicht mehr, denn ich glaube, wenn man die Achtung voreinander verliert und wenn man nicht mehr reden kann, wenn Gewalt das einzige Mittel scheint, dann muss es vorbei sein. Und darum habe ich auch mir ein Herz gefasst und heute angerufen, weil ich denke, vielleicht sind gerade jetzt in diesem Moment viele Leute, die diese Sendung hören und die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Und ich kann nur diesen einen Rat geben, das sticht und schmerzt und so von den grünen und blauen Flecken mal ganz abgesehen. Aber auch innerlich ist es ist wahnsinnig, es tut wahnsinnig weh, aber nicht aufgeben. Es geht immer weiter. Das ist meine Botschaft. Sagst du jetzt, obwohl du gerade in diesem schweren Trennungsschmerz bist, umso erstaunlicher, dass du das jetzt so sagst. Ja, also weil von dir aus geht jetzt der Tipp, der Rat, wobei man das natürlich individuell immer sehen muss. Aber für dich ist es klar, du gehst und du gehst jetzt mit Optimismus und sagst, okay, es muss ja irgendwie weitergehen, ich guck nach vorne. Ja, das geht nicht anders. Denn, also ich kann gut verstehen, dass nach dem, was du da mitgemacht hast, dass du sagst, ich hab die Faxen dicke, ich gehe. Ja. Ich will dem auch keine Chance mehr geben, ich würde es auch nicht machen. Also ich man kann das vielleicht nicht so allgemein jetzt beurteilen, aber eigentlich nach dem, was du erzählt hast, würde ich das auch genauso sehen. Ich will dazu sagen, ich habe in meinem Leben und auch in dieser Partnerschaft vielleicht auch sehr viel falsch gemacht. Und ich möchte da sehr gerecht sein. Also ich möchte ihm nicht den schwarzen Peter zuschieben, aber ich denke, wenn man nicht mehr in der Lage ist zu reden und den anderen als Mensch zu sehen und nur noch aufeinander losgeht, ich werde nie wieder einen Menschen in meinem Leben treffen, den ich so liebe wie diesen Menschen, aber ich werde nie wieder mit ihm zusammen sein. Das ist vorbei. Und wenn wir das umso besser, dass du die Entscheidung jetzt so getroffen hast. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft, das auch durchzuziehen. Das wird sicher sehr schwierig sein, noch in den nächsten Tagen. Michael, alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir. Unkraut vergeht nicht. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ach, der Arme. Er war am Weinen. Erna, 49 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Erna, ich grüße dich. Hallo. Was ist dein Thema, Erna? Ich habe Schwierigkeiten zu sprechen. Sag mal so ganz grob, um was es geht, um welches Thema. Ja, vielleicht soll ich dann gleich mit der Tür ins Haus brechen. Machen wir so, ja. Ich denke die ganze Zeit dran, einen Zustand zu beenden, den ich halt immer ertrage. Also das heißt... Was ist das für ein Zustand? Dass es ein Leben, das kein Leben ist. Ein was? Ein Leben, das? Ein Leben, das kein Leben ist. Sprichst du von deinem Leben? Ja. Warum ist dein Leben kein Leben? Ich bin seit 1998 bin ich arbeitsunfähig und bekomme seit anderthalb Jahren jetzt eine EU-Rente. Also ein was für eine Rente? EU-Rente ist erwerbsunfähig. Ja. Weswegen bist du erwerbsunfähig? Das sind mehrere Sachen zusammen. Das ist vielleicht etwas kompliziert, also sowohl körperlich als auch psychisch. Mhm. Und seitdem sitze ich quasi daheim. Das heißt, ich hatte derzeit mehrere Klinikaufenthalte, also ziemlich viele. Bist du alleinstehend oder hast du eine Familie? Nein. Alleinstehend. Geschieden. Also seit 98 quasi lebst du auch dein einsames Leben? Ja. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, aber der ist nach der Scheidung, also einige Jahre nach der Scheidung, dann zum Vater gewechselt, ist inzwischen erwachsen und du hast keinen Kontakt. Überhaupt keinen Kontakt. Mit wem hast du überhaupt näheren Kontakt? Niemand. Im Moment ist sowieso dieses Problem, ich habe das von etwas geschildert, ich kann, also jetzt bin ich total abgeschnitten, ich kann nicht mehr telefonieren, weil mir die Telekom das Telefon gesperrt hat. Aber wir telefonieren gerade miteinander. Das ist eine kostenfreie Nummer. Ah ja. Also ich habe nur im Moment jetzt bei dir da und ansonsten Telefonseelsorge, ansonsten nichts. Also ich kann mit einer Ärztin nicht anrufen, gar nichts. Also du bist ein eigentlich vollkommen einsamer Mensch. Ja. Der zu Hause sitzt in den eigenen vier Wänden. Ja. Also, der krank ist eigentlich, sonst wärst du nicht erwerbsunfähig. Genau, ja. Und... das ist auch der Grund, weswegen du sagtest, ich will dieses Leben eigentlich nicht mehr leben. Es ist kein Leben, weil, wie gesagt, ich bin also jetzt in der letzten Zeit seit 2 Wochen ununterbrochen. Nur allein in der Wohnung und die meiste Zeit im Bett. Ich kann zwar nicht schlafen, aber ich bin halt im Bett und habe auch nichts mehr zu essen. Und darum sage ich, das beende ich jetzt. Das ist die einzige Entscheidung, die mir noch verbleibt. Lass mich kurz fragen, warum hast du nichts zu essen? Weil ich nichts mehr daheim habe. Aber du könntest rausgehen und dir was kaufen. Ich kann es nicht. Nein, ich schaffe es nicht. Weil du Angst hast, rauszugehen. Zum einen bin ich mittlerweile, also was heißt mittlerweile, ich bin in einem sehr schlechten körperlichen Zustand. Also durch mehrere Sachen zusammen. Also wie gesagt, mir geht es eben sehr schlecht. Aber so rein theoretisch hättest du die Kraft, in ein Geschäft zu gehen? Kaum. Also ich hätte Angst, jetzt auch zusammenzubrechen. Mhm. Anna, bevor du das weitererzählst, sag mir doch mal nur ganz grob, damit ich mir ein Bild machen kann, warum du erwerbsunfähig geworden bist, was für Krankheiten du hast. Du musst es nicht zu detailliert sagen, nur so ganz grob. Naja, also wie gesagt, zum einen sind es körperliche Sachen, das ist Rücken, Darmprobleme, Tinnitus, also sagt es sicher auch was, ne? Ja, das sind ewiges Geräusch im Ohr. Genau, ja, also auch so Hörprobleme. Mhm. Und es sind noch einige Sachen, das ist ja alles so festgestellt von... diese Reha-Klinik und Versorgungsamt und so, also Schwerbehindertenausweis habe ich da auch noch. Ja. Und die eine Diagnose ist posttraumatisiert. Ich bin zweimal überfallen worden. Das ist also der Anteil vom psychischen her. Mhm. Hat diese Überfälle sehr damit zu tun, dass es mit dir so bergab ging, so seelisch, psychisch auch? Ja. Wann waren diese Überfälle? Der erste war 1996 und der zweite war erst voriges Jahr. Mhm. Und also nach dem ersten Überfall, da habe ich das gar nicht gemerkt, was das überhaupt mit mir macht. Ne? Also, war das ein Raubüberfall auf der Straße? Also im Nachhinein hat es geheißen, dass der Geld von mir wollte. Ich wusste ja nicht, was er von mir wollte. Mhm. Er hat mich halt angesprochen, er wollte Feuer, also ob ich Feuer habe, und ich habe gesagt, ich habe kein Feuer, ich rauche nicht. und bin also auch nicht stehen geblieben, bin einfach weitergegangen. Und dann hat er sich so auf mich geschmissen, hat mir auch sofort im Mund zugehalten und mich auf den Boden geschmissen, lag dann auf mir drauf. Und also Todesangst. Oh ja, genau. Das aber er hat dich nicht vergewaltigt. Nein. Das hat er nicht gemacht. Ich habe dann im Nachhinein immer gesagt, er hat mir zwar fast umgebracht, aber sonst hat er nichts getan, weil er hat mir nicht nur den Mund, sondern auch die Nase zugehalten. Er hat mich fast erstickt. Mhm. Und für mich war eigentlich klar, ich komme da nicht mehr lebend raus. Also ein irrer Schock. Ja, ja. Er hat das ausgelöst. Der zweite Überfall in ähnlicher Art. Genau. Das ist ja unglaublich, dass du zweimal so etwas erlebst. Ja. Und das, wie gesagt, das zweite Mal war erst voriges Jahr. Und durch den zweiten Überfall ist mir erst bewusst geworden, was der erste eigentlich mit mir gemacht hat. Ne? Warst du denn nach diesem ersten in psychotherapeutischer Behandlung? Nein. Nach dem zweiten? Ich war halt, ich habe von 96 bis 98 habe ich dann noch weitergearbeitet. Ne? Mhm. Mir ging es dann zwar immer schlechter, aber ich hatte auch, wie gesagt, die körperlichen Probleme. Mhm. Ich hatte auch in der Firma Schwierigkeiten mit Mobbing, dann habe ich im Haus Probleme gehabt. Also ich bin in dem Jahr zweimal umgezogen und ständig Ruhestörung und das insgesamt halt. Ne? Also kamen viele Faktoren. Also es kam eine ganze Menge zusammen. Genau. Bis heute. Und heute bist du an einem Punkt angelangt, dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, das eigentlich geht es jetzt, wie gesagt, schon seit damals, seit 1998, als ich dann meine Arbeit aufgeben musste. Was hast du gearbeitet? Ich war in der Bäckerei im Verkauf. Sehr schwierige, stressige Arbeit, also die von Haus auf sowieso nicht zu meinem Krankheitsbild gepasst hat. Sag mal, Erna, diese körperlichen Beschwerden, die du hast, die du gerade angedeutet hast, Darmerkrankungen, Rückengeschichten, das sind aber Erkrankungen, wenn ich das richtig verstanden habe, die eigentlich nicht lebensbedrohlich sind, sondern die zwar dich sehr belasten, aber an denen, davon würde man... Es kann teilweise, also ich war erst im Mai, ich bin hier in Nürnberg, kann ich ja dazu sagen, vielleicht kam ich dann als Notfall in die Klinik, also es war eine gynäkologische Geschichte, also Frauensache. Da bin ich dann halt irgendwann in meiner Wohnung bewusstlos geworden. Ne? Also ich meine, das hat schon, und ich sollte eigentlich auch eine OP machen lassen. Ich hatte jetzt erst kürzlich. Also ich merke, das ist körperlich auch ein großes Problem. Ja, das ist ja nicht nur irgendwas. Ja, genau. Also es geht jetzt um die wirkliche Grundfrage, dass du deinem Leben ein Ende setzen möchtest, weil du verzweifelt bist, weil du einsam bist, weil du keinen Sinn mehr drin siehst. Also, was für mich vor allem das ist, ich sehe da der Sendung öfter, nicht immer, aber ich sehe sie des Öfteren. Und in der letzten Zeit habe ich jetzt zwei Sachen mitgekriegt. Das eine war diese junge Frau, die im Ausland das Bein gebrochen hatte und keine ärztliche Versorgung bekam wegen Kosten. Du weißt, was ich meine? Lass uns mal nicht über die anderen Fälle reden. Lass uns mal über dich reden. Ich wollte nur aus diesem Grund, das andere mit den zwei Jungen, das war erst vorgestern, die zusammengeschlagen wurden, die jemanden Haus. Und ich kann nur sagen, ich kann dies nicht nur 100%, sondern 1000%ig bestätigen, wie in unserer Gesellschaft. Es interessiert niemand, es wird sogar geleugnet. Okay, das ist ja so ein gesellschaftlicher Ausflug. Lass uns das ist genau der Punkt, warum ich sage, ich halte es hier nicht mehr aus. Also wenn man mir hinterher sagen würde, an was ich jetzt letztendlich gestorben bin, würde ich sagen, ich bin an der Unmenschlichkeit und an der ich bin an der Gesellschaft verzweifelt, an dem bin ich letztendlich, da wird man krank. Das glaube ich nicht. Nein. Man stirbt nicht an der Gesellschaft, man stirbt immer an sich selbst und an den Problemen, die man selbst in sich trägt und mit denen man nicht fertig wird. Man kann die Gesellschaft anklagen und beklagen. Bist du denn in der letzten Zeit in einer Betreuung gewesen, einer psychologischen Betreuung? Das ist ja gar nicht möglich. Warum nicht? Weil ich nicht aus der Wohnung gehen kann. Also es ist nicht möglich, eine regelmäßige... ich habe das letzte Mal das versucht in 1999, nachdem ich als ich in der Klinik war. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man das, dass es einen Hausbesuch gibt. Und es gibt die Möglichkeit, dass man das per Telefon machen kann. Zumindest am Anfang, wenn man einem Patienten helfen will. Weißt du, ich sage das jetzt nur so und bringe das Thema jetzt auf den Tisch, weil ich einfach nicht so glauben möchte und es auch nicht so hinnehmen möchte, dass jemand sagt, ich nehme mir das Leben, ich kann ja zu keinem Psychologen gehen und überhaupt die Gesellschaft ist ganz schrecklich. Das will ich einfach nicht so hinnehmen und sage dann zu dir, da muss etwas passieren und da muss man vorher auch noch mehr unternehmen und auch mit sich unternehmen lassen. Das ist aber genau diese Erfahrung, die ich gemacht habe, Domian. Ich habe in den Jahren, also es war nicht so, dass ich jetzt über die ganze Zeit daheim gesessen bin und Däumchen gedreht habe, aber sonst, wie gesagt, ich war erstens mal in sehr vielen Kliniken, seit 1998. Ich weiß jetzt nicht, wann mindestens, in jedem Jahr. Mhm. Also letztes Jahr nach dem zweiten Überfall war ich dann auch in einer Klinik. Die, also es ist eine psychosomatische Abteilung. Mhm. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Mhm. Ich habe heute eine hervorragende Psychologin hier. Ja. Petra heißt sie. Ja. Ich möchte, dass du mit ihr jetzt in Ruhe. Ja. Ich merke, dass das ein sehr komplizierter und ein riesengroßer Fall ist, den du da präsentierst. Ich kann es auch schwierig in so ein paar Sätzen schildern. So, und ich möchte dir auch Rechnung tragen. Und ich kann dir nicht Rechnung tragen, wenn wir uns nur so ein paar Minuten unterhalten. Okay. Deshalb möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin in aller Ruhe jetzt berätst. Sie hat das Gespräch mitgehört. Mhm. Und ich bin ganz sicher, dass es irgendeine Möglichkeit geben wird, die auch die Petra sicher gleich in Gedanken formulieren wird und dir sagen wird. Wo man ansetzen könnte, um dir zu helfen. Zumindest einen Versuch zu machen. Mhm. Es nicht gleich alles wegwischen. Ja. Du legst bitte auf, Erna, und wir rufen dich gleich nach. Darf ich noch einen Satz kurz dazu sagen, Domin? Also weil du jetzt gerade mit der Gesellschaft und die ganze Gesellschaft verdammen, das will ich damit nicht sagen, aber eins möchte ich schon wirklich. Mhm. Ich denke, ein bisschen mehr Wachheit von den Menschen. Mhm. Verstehst du, und auf sowas einzugehen. Und nicht überall, ich hab so viel um Hilfe gefleht, gebettelt, gemacht, sonst, verstehst du, was ich meine? Ja, und es kommt so viel Ignoranz, wirklich teilweise zu hören, das gibt es überhaupt nicht in unserer Gesellschaft, dass jemand sagt, das gäbe es nicht. Ja. Ich kann das schon sehr gut verstehen, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat wie du, dass man natürlich da sehr, sehr niedergeschlagen ist und auch alles sehr depressiv. Die Menschen einfach ein bisschen sensibler machen. Ja. Okay. Sie sollten daran denken, dass ihnen jederzeit Ähnliches passieren kann. Ja. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ich danke dir, Thomas. Alles Gute, Anne. Wünsche ich dir auch, Thomas. Ich danke dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Engin? Stimmt das? Ja. 27 hallo? Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja. Wie geht's dir, Mann? Gut, danke. Und selbst? Ja, auch ganz gut. Engin, um was geht es? Also, ich habe so eine besondere Begabung, sag ich mal, was eigentlich negativ ist. Also, ich sehe eine schwarze Gestalt ab und zu mal, so einmal in der Woche oder sonst durchschnittlich, der mir meinen Schlaf sehr schwierig macht. Also Moment, verstehe. Du siehst eine schwarze Gestalt, bevor du einschläfst, oder was? Während meinem Schlaf und während nicht Schlaf. Also ich weiß noch, dass ich im Bett liege. Also Moment, während deines Schlafes und vor dem Schlaf? Dazwischen, genau. Also kurz dazwischen. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, ob ich wach bin oder ob ich am Schlafen bin. Wie sieht dir diese Gestalt aus? Wie würdest du sie beschreiben? Also es ist so. Es sieht ein bisschen verschwommen aus. Mhm. Also ich habe das auch erforscht in der Türkei. Mhm. Ich bin Türke. Ja. Und dieses Gestalt hat sogar einen Namen und das haben viele Menschen. Also wie heißt diese Gestalt? Hallo? Egin? Wie heißt die Gestalt? Nun ist er fort. Dann machen wir weiter mit Markus. Markus ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Markus. Hallo? Hallo Markus. Da war keine Störung, deshalb. Ja, eine Störung. Um was geht's? Was ist dein Thema? Also, ich bin blind und wir hatten schon öfter telefoniert, allerdings eher über traurigere Dinge. Und ich wollte jetzt mal was ganz Positives und Außergewöhnliches erzählen. Ich bin vor 3 Wochen ist mir die Decke auf den Kopf gefallen und dann habe ich im Reisebüro angerufen und einen Last-Minute-Urlaub in die Dominikanische Republik gebucht. Mhm. Und zwar unter der Prämisse, ich will es ganz alleine tun. Mhm. Nicht mit Familie, nicht mit Freundeskreis. Bist du vorher noch nie alleine in Urlaub gefahren? Nein. Nee. Nein. Aber sehr mutig, dann gleich so weit wegzufahren, als blinder Mensch. Ich habe gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Ja. Und gut, guter Vorsatz. Und habe einfach die Dame, das wollen hier keine Schleichwerbung machen, aber das dementsprechend ein größeres Reiseunternehmen sagte, sie hätten das noch gar nie gehabt. Mhm. Die Fluggesellschaft war auch baff, aber die waren alle sehr zuvorkommend. Mhm. Das Einzige, was war, du musstest natürlich von A bis Z alles selber organisieren, weil die natürlich alle hilflos waren. Ne? Mhm. Also du musstest eben alle Hilfen, die du brauchtest, die selbst anfordern. Das spannt uns nicht auf die Folter. Das war vor 3 Wochen. Bist du weggefahren? Bitte? Bist du weggefahren? Ja. Und wie lange warst du weg? Eine Woche. Eine Woche Dominikanische Republik. Zum ersten Mal große Reise als blinder junger Mann. Ja gut, ich bin schon selbst halt verreist, aber sonst halt eben in Begleitung. Ja, wie war's? Super. Super. Ich würde es jedem empfehlen. Es ist natürlich jetzt eine verrückte Sache, wenn man sich das so vorstellt, wenn man sich hineindenkt, da fährt ein Mensch, der nicht sehen kann, macht eine sehr weite Reise in die Dominikanische Republik. Was hast du jetzt so von den Sinneseindrücken, die du hast, die dir zur Verfügung stehen, was hast du mitgebracht von dieser Reise? Also ich habe einen reinen Relaxurlaub einfach am Strand gemacht. Mhm. Außerhalb der Strandanlagen wäre es mir zu gefährlich gewesen. Na gut, das ist mir klar. Aber ich meine so, wie riecht für dich die Dominikanische Republik? War das für dich jetzt ein ganz besonderes Erlebnis? Sie riecht, das ist witzig, dass du das ansprichst. Sie riecht... Das Meer riecht anders, als es riecht jetzt nicht so modrig zum Beispiel wie am Mittelmeer oder so. Ne? Die hohe Luftfeuchtigkeit ist, du steigst dein Punta Cana aus am Flughafen und denkst, was ist mit dir passiert? Mhm. Und denkst irgendwo, was ist das denn jetzt? Also schon mal ein guter erster Geruchseindruck von dem Reiseziel. Du hast in einer Clubanlage, einem Hotel gewohnt? Ja. Ja. Und bin super betreut worden. Also ich habe, ich wusste also wirklich gar nicht, was mich erwartet. Und die waren, also mein Vorteil war natürlich, dass ich der englischen Sprache mächtig war, weil deren Deutsch war, also die konnten ein bisschen, aber... Ja, wie hast du das denn so gemacht mit, also wenn man dann alleine reist, blind ist, mit dem Essen zum Beispiel? Und du hattest keine Begleitung. Hallo? Du hattest keine Begleitung. Wie war das, wenn du dann zum Speisesaal gingst? Ging das alles reibungslos? Da habe ich einfach vom Zimmer den Server angerufen und da haben die mich geholt. Mhm. Für mich war irgend so ein Security-Man, also das hatten die so einen Plan und da haben die so einen Security-Man geholt und der hat mich dann dahin gebracht. Verstehe. Und von dort wurde ich dann immer weiter begleitet. War eine Woche letztendlich zu kurz? Ja, ich würde wieder länger machen, ja. Ist auch eine weite Reise und eine Woche so lange fliegen, ja, lohnt sich ja fast gar nicht. Aber diesmal so, wenn das nicht geklappt hätte, wären 2 Wochen wahnsinnig lang gewesen. Du hast völlig recht. Als Experiment war es genau richtig. Und das Tolle ist, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe sehr schnell Leute kennengelernt und war auch sofort integriert. Mhm. Also rundum ein gutes Resümee. Rundum ein gutes Resümee. Markus, 27 Jahre, zum ersten Mal als blinder Mensch eine weite Reise gemacht und sagt, es war super, ich mach's wieder. Stimmt's? Ja. Ja. Schön, dass du es uns erzählt hast, Markus. Alles Gute. Alles Gute, Dunja. Tschüss. Bis bald. Jo, tschüss. 1.32 Uhr und 55 Sekunden. Kleine Pause. Und 33 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Hier nochmal ein Hinweis, wie wir im Internet erreichbar sind, nämlich unter www.nachtlager.de. Das ist die toll gestaltete Fanseite von Gordon Voss. Übrigens, unter www.nachtlager.de könnt ihr euch ein Thema wünschen, das wir dann hier behandeln. Und zwar am 22.10. Wenn ihr auf die Seite geht, www.nachtlager.de, da stehen einige Themen zur Auswahl und ihr könnt abstimmen, welches Thema wir am 22.10. machen wollen. Oder www.1live.de. www.nachtlager.de, www.1live.de. So, wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir Eva, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Eva. Und Sascha ist auch noch irgendwie da, ne? Ja, sitzt neben mir. Der sitzt neben dir, der ist 37 Jahre alt. Richtig. Jetzt reden wir beide erstmal miteinander. Um was geht's denn? Ja, und zwar folgendes. Mein Freund meint ewig mit Mädels oder mit Frauen rumtexten zu müssen, telefonieren, aber natürlich alles heimlich, obwohl er eigentlich immer sagt, Flirten ist okay, aber wir erzählen uns das. Mhm. Aber er macht jetzt ewig immer heimliche Geschichten. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht noch mehr macht, aber ich finde das halt eben recht merkwürdig. Du bist misstrauisch geworden. So langsam, ja. Ja, das ist ja nicht das erste Mal. Ihr lebt zusammen in einer Wohnung? Ja. Ihr seid wie lange zusammen? Leben tun wir seit einem Jahr zusammen. Ja, und wie lange kennt ihr euch? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Mhm. Also da ist Misstrauen irgendwie bei dir gesät. So langsam, ja. Ja. Ich finde es nicht normal, weil... Aber du kriegst das dann, wie kriegst du das überhaupt mit bei ihm? Ich sag mal, man kennt die Gewohnheiten des anderen. Mhm. Und wenn dann halt eben das Handy mitgenommen wird, wenn man mit dem Hund rausgeht oder halt merkwürdige Sachen, was er sonst nicht macht. Achso, dann geht er mit dem Hund raus und du vermutest, dass er dann mit dem Handy entweder SMS rumsimst mit anderen Frauen oder gar telefoniert sogar. Ja, und das hat sich ja letztes Mal bestätigt, weil mit der das zuletzt gemacht hat, die habe ich dann angetextet, weil die haben wir auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt. Mhm. Und ich hatte ihn also an dem Abend gefragt, wo er das Handy mitgenommen hat, mit wem er telefoniert hat. Da hat er gesagt, mit einem Freund. Mhm. Und ich habe halt dieses Mädel gefragt, ob sie an dem Abend mit ihm telefoniert hätte und sie sagt ja. Mhm. Also hat er, warum belügt er mich dann auch? So, genau die Frage werden wir ihm jetzt mal stellen. Sascha, gibst du mir mal, Eva? Ja, ich gebe ihm mal. Ja. Ja. Sascha? Ja. Was hast du gerade gesagt? Du bist nicht Sascha? Nein, ich bin nicht Sascha. Ich bin der Holger. Du bist Holger? Ja. Dann ist das die Eva immer. Wollte das anonym halten, aber ich habe gesagt, das machen wir nicht. Okay, das finde ich ein guter Zug. Wenn schon. Ja. Ja, nur ist das ja ein Vorwurf, ne? Die Eva sagt zu dir, dass du mit anderen Frauen sehr viel Kontakt hast und sie ist dir da irgendwann auf die Schliche gekommen. Stimmt es denn nur, stimmt es nicht? Ja, selbstverständlich stimmt das. Aha. Schon allein berufswegen habe ich ein bisschen Kontakt und... Ich habe auch mal die Neigung, mit anderen Damen zu flirten. Ja, aber mehr läuft da nicht. Nein. Definitiv nicht. Definitiv. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir haben uns kennengelernt, da war ich noch verheiratet. Mhm. Und sie war also eine Beziehung in meiner Ehe. Mhm. Aus dieser Beziehung ist, also beziehungsweise aus dieser flüchtigen Beziehung ist jetzt eine ernsthafte Beziehung geworden. Mhm. Mhm. Und insofern kann ich sie natürlich verstehen, dass sie da auch sehr misstrauisch ist. Ja. Das ach so, weil ja. Du damals natürlich auch schon aus der Ehe heraus dann mit ihr rumgemacht hast, hat sie Sorge, dass das was jetzt genauso passieren könnte. Ja. Ah ja. Und ich muss auch zugeben, wir haben sehr offene Worte miteinander geredet und vor ein paar Wochen ist also eine sehr dumme Geschichte passiert, sie weiß auch mit wem. Mhm. Sie hat es wahrscheinlich auch geahnt und ich habe mich irgendwie auf dieses Spiel eingelassen, zumindest telefonisch. Was ist da für eine dumme Geschichte passiert? Was war das? Ja, wir waren zusammen auf einer Party und haben dort jemanden kennengelernt, also Leute kennengelernt. Mhm. Und die Frau, beziehungsweise es war eigentlich ein Geburtstag von einem Bekannten von mir. Mhm. Und seine Frau und ich haben gemeinsam getanzt und sind uns auch so, ich sag mal, sympathisch gewesen. Ja. Ja. Was immer das heißen mag, ihr wart euch sympathisch. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, ja ich denke mal... ja, und dann? Was? Nee, nee. Nee, weil, nein, ist im Ernst. Was heißt, wir haben miteinander getanzt und wir sind uns sympathisch gewesen. Was heißt das? Eigentlich nur in dem Abend, ich meine, an diesem Abend ist noch sehr viel Alkohol geflossen und ja. Dann soll ich sie wohl auch angefasst haben. Ich bin mir auch sicher, dass ich das gemacht habe. Aber was ist denn dann passiert, dass ihr darüber gar nichts? Aber ich sage überhaupt nichts weiter. Ich glaube, es hätte an diesem Abend vielleicht insgesamt mehr passieren können. Hm. Also eine Vierergeschichte. Mhm. Dazu ist es eigentlich nicht gekommen. Mhm. Das war auch gut so. Aber es gab dann irgendwie eine Auseinandersetzung. Es gab dann eine Auseinandersetzung. Warum gab es die? Die Dame hat mich dann nochmal angetextet, weil sie dann doch mehr für mich empfunden hat, als ich der Sache Bedeutung zugemessen also habe. Also später hat sie das gemacht, am anderen später. Tag. Ja. Mhm. Ja, 2 Tage später. Ja. 2, 3 Tage später. Ja. Und ich habe mich auf das Spiel eingelassen. Mhm. Ja. Und ich habe es eigentlich nicht getan, weil ich ernst ja, Moment, stopp. Was? Du redest immer so ein bisschen abstrakt. Was heißt das? Du hast dich auf das Spiel eingelassen. Du hast mit ihr weiter geflirtet per SMS oder wie? Per SMS und auch telefoniert. Ja. Ja. Aber ihr habt euch nie gesehen? Danach nochmal alleine? Nein. Nein? Es ist definitiv nichts Erotisches passiert? Nein, wäre auch nicht. Nun kann man ja auch per SMS ziemlich sexmäßig rangehen, ne? Hast du das gemacht? Habt ihr das gemacht? Nein. Ja, das kam aber jetzt ein bisschen zögerlich. Ja, man muss natürlich auch ein bisschen überlegen, weil ich mich auf dieses Spiel auch ganz gerne mal einlasse und auch gerne mal einen Schritt weitergehe. So, jetzt ist die Frage. Ich spiele mit der Situation. Ja. Nur ist die Frage natürlich. Ich ziehe mir etwas ganz Positives aus so einer Situation. Ja, das ist natürlich die Frage. Ich bestätige mein Ego damit. Ja. Obwohl ich es eigentlich gar nicht nötig habe, sage ich das. Also. Ja, nee, also, um es zum dritten Mal zu sagen, ist natürlich die Frage, warum letztendlich du das tust. Du sagst, du bestätigst dein Ego. Na gut, aber du bist in einer Beziehung und die Eva ärgert das oder die macht das misstrauisch, was man ja irgendwie auch verstehen kann. Warum tust du es? Das weiß ich nicht. Ich habe ihr das auch schon gesagt, dass ich es selber nicht, eigentlich gar nicht möchte. Mhm. Aber du bist ein Mann von 37 Jahren. Da kannst du sagen, nein, das mache ich nicht. Ich glaube, das ist nicht vom Alter abhängig. Mhm. Aber vom Willen. Vom Wissen her auf jeden Fall. Vom Willen. Vom Willen, ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist so willenlos? Ja. Na, hör mal. Sollte man so sagen. Na, hör mal. Ja. Also, wenn du, sage mir, wie wichtig dir deine Freundin Eva ist. Sehr wichtig. Ist es eine große Liebe? Ja. Ist es die große Liebe im Moment in deinem Leben? Das ist schwer zu sagen. Oh. Das ist schwer zu sagen. Ja, weil ich nicht genau weiß, was die große Liebe ist. Naja, wir müssen jetzt keine riesen Definitionen hier machen, aber ich frage, ist sie letztendlich die wichtigste Liebe in deinem Leben im Moment? Ja. Ist doch die Partnerin, mit der ich die nächsten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar mein Alter erreichen möchte. So, Holger, das ist doch ein Wort. Ja. Und für so eine Partnerin, für einen Partner, muss man doch einiges machen. Und da muss man doch einiges vielleicht opfern. Selbstverständlich. Oder man muss sich am Riemen reißen für so eine Partnerschaft. Und wenn man mitkriegt, dass ein bestimmtes Verhalten den Partner ärgert oder gar verletzt, ein Verhalten, was dir vielleicht gar nicht letztendlich so sehr wichtig ist, dann unterlässt man das doch, Mensch. Mhm. Finde ich, würde ich machen. Ich sehe das genauso. Also, jetzt... Ich muss meine Willenlosigkeit überwinden. Ganz genau, so ist es. Ja, und das ist das, was ich dazu eigentlich sagen möchte. Und deswegen habe ich auch gesagt, du kannst da ruhig anrufen. Ja, das ist doch jetzt eine tolle Sache. Das heißt, du gibst jetzt quasi vor allen Leuten, die uns zuschauen, zuhören, mir das Wort und auch Eva das Wort, dass du dich versuchst jetzt zu bessern und das zu unterlassen. Und du kommst ab und zu bei mir kontrollieren, ob ich es auch wirklich und getan ich habe. Komme kontrollieren, genauso machen wir das. Das ist doch ein prima Wort. Also du bist auf guter Dinge, um dich zu bessern. Ja. Das ist doch wunderbar. Jetzt gibst du mir die Eva nochmal. Ja, und ich freue mich auch, dass die Eva angerufen hat. Prima, tschüss Holger. Danke Domian. Tschüss. Ja. Also Eva, haben wir das Problemchen noch gelöst? Das hat er mir schon mal versprochen. Ah. Das hat er schon mal versprochen. Aber jetzt, er hat nichts gelöst. Jetzt werde ich das ja kontrollieren. Na gut, dein Wort in Gottes Gehörgang oder auch nein, aber ich habe das ja gerade ganz ernst zu ihm. Ich habe es auch ganz ernst zu ihm gesagt. Ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Hab ich. Ne, dass er das eigentlich für dich und für euch und für eure Beziehung tun muss. Und ich finde, du hast auch ein Recht, das einzufordern. Wenn es dich so sehr verletzt und ärgert, dann soll er das verdammt nochmal unterlassen. Weil irgendwie gefährdet er ja auch deine Gefühle und eure Beziehung dadurch. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, wenn er das weitermacht, dann gehe ich. Ja. Ich habe es nicht nötig. Ich sehe auch nicht aus wie in einem Schrauben, um da bei seinen Worten zu bleiben. Und ich habe es nicht nötig. Also dann hoffen wir, dass das nochmal ein Warnschuss war für ihn und dass er sich jetzt wirklich ein bisschen zusammennimmt und dass es nicht wieder vorkommt. Ich hoffe auch. Alles Gute euch beiden. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Sandra, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Sandra. Ja, guten Morgen. Ja, hallo. Also, ich bin erstmal ein bisschen nervös. Macht nichts. Also, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Also, wir sind jetzt schon über 3 Jahre zusammen. Und seitdem wir ein Dreivierteljahr zusammen sind oder so, haben wir auch ziemlich oft Probleme, Streit oder so. Und es hakt bei uns meistens so weit aus, dass wir uns gegenseitig dann verletzen oder so. Also, eigentlich verletzt er mich mehr, aber er ist derjenige, der dann sagt, dass... Wie? Das körperlich verletzen? Ja. Körperlich? Also nicht, dass ihr euch beschimpft oder so? Ja, naja, das geht auch ziemlich weit, aber es ändert... Wie verletzt ihr euch denn körperlich? Naja, also ich verletze ihn nur weniger oder so. Also ich mache dann bloß die Hände hoch oder so oder versuche mich dann halt gegen ihn zu wehren oder so. Aber er ist halt derjenige, der dann anfängt zu schubsen und halt um sich zu schlagen oder mal einen Kinnhaken verpasst oder so. Aber also ja. Er schiebt es mir dann aber immer in die Schuhe und irgendwo glaube ich denn auch immer dran, dass ich diejenige bin, die das zu verantworten hat. Ja, Entschuldigung, das ist ja erstmal egal. Es geht ja erstmal um die Tat. Also ihr beide habt eine Auseinandersetzung, ihr streitet euch. Jetzt erstmal egal warum. Ja, ja. Dann geht's so heftig los, dass es wirklich zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt, dass du schon mal auf die Nase bekommst, ans Kinn einen Schlag bekommst. Ja. Und du verletzt bist und unter Umständen, wenn es deine Kraft erlaubt, du auch ihn wiederum zurückschlägst. Nee, zurückschlagen nicht. Also wie gesagt, ich halte bloß die Hände hoch, dass ich nichts weiter abbekomme. Nicht. Nee, weil also du halt nur, dass ich mich selber versuche zu schützen dann ja. In dem Moment. Nee, weil du vorhin sagtest, ihr verletzt euch gegenseitig. Also dann dachte ich, dass du ihn auch irgendwie... Nein, also das ist dann wirklich nur gemeint in dem Moment, dass ich die Hände dann hochhalte oder so. Und dass er es mir halt immer irgendwie, oder dass er es halt immer so zurechtlegt, als wenn ich diejenige bin, die alleine daran Schuld hat. Und der legt das so gut zurecht, dass ich wirklich selber daran glaube, obwohl auch meine Freundinnen oder so sagen, dass das nicht meine Schuld ist. Weil wie also gesagt, das heißt ja nun im Klartext, dass dein Freund handgreiflich wird gegen dich. Ja. Dass er dich schlägt. Ja. Und dass er dir hinterher auch noch die Schuld in die Schuhe schiebt, dass es so weit und so schlimm gekommen ist. Dass du quasi letztendlich schuld daran bist, dass er die Hand gegen dich erhebt. Ne? So habe ich es jetzt verstanden. Ja, genau so ist es. Weil ich dann irgendwas Falsches sage, was ihm in dem Moment nicht gefällt. Oder wie, so, ja. wie heftig warst du denn schon verletzt nach solchen Auseinandersetzungen? Das letzte Mal, das war ungefähr vor 4-5 Monaten oder so, da hatte ich dann eine Gehirnerschütterung und musste ins Krankenhaus. Und wenn du jetzt mal so eine Zahl mir sagen solltest, wie oft das schon so vorgekommen ist in der Heftigkeit? Also in dieser, so wie es letztes Mal war, nicht so oft, aber halt so mit blauem Fleck oder so, das war schon oft. Also zählen kann man das auch nicht unbedingt. Also. Also ich komme halt auch nicht von ihm irgendwo los, obwohl ich, also eigentlich weiß ich, dass es falsch ist. Mhm. Aber ich liebe ihn halt und weil das ist halt meine erste große Liebe und ich weiß halt absolut nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil aber hast du da eigentlich ständig Angst, wenn ihr euch wieder in die Haare bekommt, dass du einen auf die Nase kriegst? Ne? Das ist so ausartet. Ja, wenn wir uns streiten, dann ja, weil ansonsten kann er ja ganz nett sein und ganz lieb sein. Mhm. Und auch meine Freundinnen haben das zum Anfang ja auch nicht geglaubt, dass das so ist, weil ich das eine Mal zu meiner Freundin gegangen bin nachts, weil ich das dann nicht mehr ausgehalten hatte und die hat mir halt auch überhaupt nicht geglaubt, dass es so ist, bis ich mich dann einmal von ihm abholen musste, weil ich sie angerufen habe und sie mir gemerkt hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Soll ich dir was sagen, Sandra? Ich finde, ein einziges Mal schlagen ist schon ein heftiges Mal zu viel. Und ein einziges Mal schlagen eigentlich reicht schon aus, um jemandem einen Laufpass zu geben. Naja, früher habe ich... Weil man das nicht... Nee, das ist nicht mehr zu diskutieren, finde ich. Das ist auch nicht zu entschuldigen. Da gibt es überhaupt gar keine Begründung für. Und jemand, der einen Menschen, den er angeblich liebt, schlägt, ist einfach ein Scheißtyp. Aber er hat ja gesagt, ich bin selber schuld, dass ich ihn so provoziere. Umso schlimmer, wenn er dir das auch noch in die Schuhe schiebt. Und wenn du ihn noch so provozieren würdest, ist das noch kein Grund dafür, dass er dich schlägt. Naja, irgendwo weiß ich das, aber ich komme halt irgendwo nicht. Deswegen sage ich dir das nochmal so ganz klar, von außen, als fremde Person. Ich kann mir vorstellen, wenn man da so drin hängt, dass man dann irgendwie das dann vielleicht noch irgendwie zu rechtfertigen versucht oder das sogar ein bisschen glaubt, was der andere einem unterstellt. Ich sage dir von außen, dass du vollkommen im Recht bist. Und wenn du tausendmal zickig sein solltest oder ihn irgendwie wirklich auch provozierst, das ist ein anderes Thema. Es geht jetzt nur darum, dass dein Freund gewalttätig gegen dich ist. Und das hat er nicht zu sein. Punkt. Und letztendlich heißt dieses, dass du dich von diesem Typ trennen musst. Weil wenn der einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, 15-mal schon die Hand gegen dich erhoben hat, wird er damit dann nicht aufhören. Ja, aber er hat es ja versprochen. Wie oft hat er es denn schon versprochen? Na, immer. Immer? Also, jedes Mal danach verspricht er, ich will es nicht wieder tun. Ja. Ist das glaubwürdig? Na, ich hoffe mal, weil er kann ja, wenn wir uns nicht streiten, kann er ja ganz lieb sein. Ja, ich hoffe nicht. Die Hoffnung würde ich schon längst aufgegeben haben. Was redest du, Sandra? Wenn du sagst mir selbst, du kannst die Zahl gar nicht mehr nennen, wie oft du geschlagen worden bist von dem. Und dann sagst du für mich jetzt immer noch, na, ich hoffe mal, dass er sich verändert, weil er ja sonst so nett ist. Diese Nettigkeit, die er sonst vielleicht in den Tag legt, wird vollkommen kaputt gemacht durch das andere Verhalten. Weiß ich, aber ich komme halt nicht los und ich weiß nicht, wie ich das wirklich schaffen soll. Wie ich jetzt wirklich so, weil irgendwo weiß ich ja, dass es falsch ist. Und ich meine, ich habe ja auch meine Freunde, aber ich kann halt diesen Schlussstrich nicht. Warum denn nicht? Wie viel Mal willst du denn noch einen auf die Birne kriegen? Bis du vielleicht irgendwann mal wirklich länger im Krankenhaus liegst und ein gebrochenes Nasenbein hast oder ein Riss im Schädel oder weiß ich was. Wie tief musst du denn noch sinken? Wie demütigend das doch auch ist für eine Frau, sich immer und immer wieder schlagen zu lassen, mit einem Typ. Weißt du, wenn du das jetzt so sagst, ja, ich liebe den doch immer noch und er wird sich auch vielleicht ändern, dann sage ich dir jetzt was ganz Brutales. Ich sage dir wirklich was ganz Brutales. Dann ist es noch nicht schlimm genug, dass du das selbst kapierst, was der mit dir macht. Ich finde das so dramatisch schlimm schon, was du mir erzählt hast, dass wir eigentlich gar nicht mehr diskutieren müssten. Und wie du von dem wegkommst, weiß ich auch nicht. Das musst du machen, das musst du alleine für dich entscheiden und gehen. Und wenn es dir noch so wehtut, und wenn es dein erster Freund ist, ich weiß, das ist alles kompliziert. Aber letztendlich ist es für dich und für dein Selbstwertgefühl, Sandra, ist es gut und wichtig, damit du dir wieder in die Augen gucken kannst im Spiegel. Vielleicht muss ich es dann wirklich nur probieren, aber ich habe Angst, dass es so schwer wird, dass ich wieder zurückgehe. Ja, dann gehst du vielleicht noch einmal zurück, aber ein zweites oder drittes Mal nicht. Du musst es halt versuchen, von ihm wegzukommen. Ich habe den Eindruck, dass du es gar nicht versuchst. Dass du einfach nur in deiner Angst da sitzt und hoffst, naja, es wird doch vielleicht wieder gut und siehst nur seine guten Seiten und blendest die schlechten Seiten völlig aus. Aber guck dir die schlechten Seiten an. Die schlechten Seiten sind maßgeblich bei diesem Mann. Bei dem Jungen. Wie alt ist er eigentlich? 31. 31 schon? Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er ist in deinem Alter, du bist 20. Nee. 31 ist er schon und er geht so mit dir um. Mhm. Beschämend ist das, will ich dir sagen. Beschämend. Du müsstest sofort von ihm weg. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Ohne Diskussion. Weg. Das hätte der verdient. So, das habe ich dir ganz klar meine Meinung gesagt, Sandra. Ja, ich fand das auch echt gut irgendwie, weil das, was du sagst, das kann einem wirklich manchmal irgendwie aufbauen oder so. Mhm. Also wenn ich das bei anderen höre, aber ich habe halt die Angst, dass ich es nicht schaffe und dass ich halt immer wieder rückfällig werde. Ja. Aber deshalb ist es gut, wenn man das von außen mal immer und immer wieder vielleicht gesagt bekommt. Du von deinen Freundinnen oder jetzt von meiner Seite aus. Ja, deswegen habe ich auch angerufen. Ja. Alles Gute. Gut, okay. Alles Gute. Danke. Tschüss, Sandra. Ja, tschüss. Frank, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Frank. Dein Thema. Tja, ich habe eine Bekannte, in die ich ziemlich verknallt bin und sie ist eine Prostituierte. Mhm. Aber du hast sie nicht im Dienst kennengelernt? Nein. Nein. Das ist so eine Bekannte von dir, wie man so Bekannte hat? Ja. Und du weißt auch schon immer, dass sie eine Prostituierte ist? Ich habe es nach und nach rausgekriegt. Also sie hat so Andeutungen gemacht und dann hat sie mal gesagt, jetzt sag mal was. Und dann habe ich gemeint, ja, Domina wär's. Ja, so in der Richtung dann. Ach, das hast du so geraten? Ja, sie hat so Anspielungen halt gemacht. Ja, verstehe. Wie habt ihr euch denn kennengelernt eigentlich? Auf einem Konzert war das gewesen. Mhm. Und wie lange gibt es diese Bekanntschaft jetzt schon? Seit Dezember letzten Jahres. Mhm. Hast du dich denn da gleich so in sie verguckt oder? Nein, eigentlich nicht. War erst zwei Tage später dann, wo es richtig eingeschlagen hat. Achso, na immerhin. Also ich dachte erst irgendwie fünf Monate später, aber zwei Tage später ist ja schon relativ schnell. Ja. Und dann habt ihr danach immer wieder regelmäßig Kontakt miteinander gehabt, euch getroffen? Ja. Ja. Und hat sie das gemerkt, dass du verliebt in sie warst oder bist? Ja. Hast du sie mittlerweile richtig gestanden? Im Januar. Im Januar schon? Mhm. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, ich wüsste ja gar nicht, was Liebe ist und soll mal langsam machen und so weiter. Mhm. Hat sie denn einen Freund? Oder hat sie hatte. Sie? Hatte. Also im Moment hat sie keinen Freund? Nein. Nein. Dich hat das nicht gestört, dass sie Prostituierte ist? Das hat dich nicht abgeschreckt? Das interessiert mich nicht. Überhaupt nicht. Mich interessiert die Person. Ja, finde ich einen ehrenwerten Satz. Aber vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen doch schwer nachvollziehbar, wenn man sich in eine Frau verliebt und sich vorstellt, was sie so den ganzen Tag macht, würden die meisten Männer, ich glaube ich auch, weiß ich nicht, müsste ich mich richtig reinversetzen, dann doch ein bisschen zurückschrecken und überlegen, kann ich das so, kriege ich das so innerlich hin, ist für dich kein Problem? Für mich kein Problem, für ihren Ex-Freund war es keins. Also für ihren Ex-Freund war es keins und für dich ist es auch keins? Nee, für ihren Ex-Freund war es ein Problem. Da war es ein Problem. So, nun ist eine lange Zeit. Du hast ja im Januar das gestanden. Mhm. Nun haben wir schon Oktober, bald. Ja. Wie ist denn das Jahr so verlaufen? Hat sie sich immer gesträubt oder ist da ein bisschen was entstanden zwischen euch? Ist da eine Entwicklung, hat hier stattgefunden? Ich würde sagen, stagniert eher. Mhm. Hört sich nicht gut an, Frank. Leider. Ist da noch nie was gelaufen? Kein Küsschen, kein Kuss, kein Sex, gar nichts? Schon, aber wenn sie voll war. aber kein Sex halt, ne? Also ich gehe mit keiner Frau ins Bett, die besoffen ist. Das ist unter meiner Würde. Mhm. Also gab es nur so Knutscherei im besoffenen Zustand? Ja. Ja. Und sie ist im wachen Zustand, also im nüchternen Zustand, im nüchternen Zustand, weiter auf Distanz zu dir und du hast das Gefühl, die rückt kein Deuten näher hin, dass sie auch sagt, ich bin ein bisschen verliebt oder verknallt in dich. Nichts. Ja. Kann man sagen, ja. Hört sich schlecht an, Frank. Hört sich schlecht an. Hast du schlechte Karten, glaube ich. Wenn du seit Januar baggerst und du höchstens mal einen Kuss kriegst, wenn die Dame besoffen ist, die ansonsten aber immer sagt, nee, ich habe kein Interesse an der Liebesbeziehung. Tja, das Problem dabei ist, ich weiß halt auch nicht, wie man richtig eine Frau anspricht, so sagen, als Freundin und sowas. Meine vorigen Freundinnen, die kamen alle zu mir halt. Mhm. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich an die Frau rankommen kann. Naja, es gibt halt manchmal Frauen. Wenn ich mit dir zusammen bin, bin ich ein ganz anderer Mensch. Mhm. Ich bin da hin und weg, kann man sagen. Ja, aber du sagst, ich weiß nicht, wie ich an die Frau rankommen soll. Es gibt manchmal halt Frauen, an die kommt man nicht ran. Weil die es nicht wollen und vielleicht, und mir scheint das so ein Fall zu sein. Die will ich nicht als Geliebten. Du hast die, bei dem Konzert, hast du sie angesprochen oder sie dich? Oder hat sich das irgendwie so? Sie dich. Ja. Warum eigentlich? Warum hat sie dich angesprochen? Weißt du das? Sie hat mich halt schon vorher gesehen. Und ich habe in einem Laden gearbeitet und da ist sie ab und zu mal vorbeigekommen. Da hat sie es aber nicht beachtet. Weil ich meine Arbeit erledigt habe. Ja gut, also ich messe dem auch keine große Bedeutung zu, weil wenn sie dich angesprochen hätte mit gezielten Absichten, dann hätte sie sich anders verhalten in diesem Jahr. Mhm. Ich würde jetzt sagen, nach dem, was du mir erzählt hast, geh mal da ein Stück zurück oder noch mehr zurück, weil die Frau scheint dich nicht zu wollen. Mhm. Wenn sie dich vielleicht doch will, könnte es ja sein, dass dadurch, dass du jetzt nicht mehr so wie eine Klette an ihr hängst, dass du dadurch ein bisschen interessanter für sie wirst. Vielleicht. Und vielleicht wird sie dann ein bisschen aktiver. Könnte man ja dann beobachten und sehen. Aber jetzt würde ich an deiner Stelle nach so vielen Monaten erstmal einen Gang zurückschalten. Da gibt es auf keinen Fall irgendwie jetzt einen schlauen Trick, wie du die Frau knacken kannst. Vielleicht hat die ganz andere Ambitionen. Vielleicht interessiert interessiert sie sich für dich sexuell null. Kann ja sein. Mhm. Also Schritt zurück. Okay? Ja. Alles Gute, Frank. Wiederhören. Okay, tschüss. Danke. Wiederhören. Tolle Sendung. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Thorsten. 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Ja, ich wollte zu einer Sendung von dir antworten, die letzte Woche gelaufen ist. Ein ungewöhnliches Erlebnis in deinem Leben. Mhm. Und mir ist Folgendes passiert. Ich hatte vor 2 Monaten einen Autounfall gehabt. Mhm. Und mir ist nichts passiert. Mhm. Also ich bin bei Regen nach der Fahrbahn, bin ich von der Straße abgekommen, mein Auto hat sich überschlagen, ich bin aus dem Wagen ausgestiegen und mir ist wirklich nichts passiert. Kein Haargekrümm, kein Schleudertrauma, wirklich nichts. Also ein richtig schwerer Unfall. Also ja, es sah schwer aus. Der Wagen ist eine schräge Böschung runtergerollt. Mhm. Und ich habe Glück gehabt, mir ist nichts passiert. Ja. Also in dem Moment hatte ich das Auto wirklich nicht mehr unter meiner Kontrolle gehabt. Ja. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, ja, ich hatte erst einen Schock und so weiter. Und bis ich es eigentlich so richtig gerafft habe, war nicht erst so der nächste Tag. Also mir ist in dem Moment klar geworden, wie einmalig mein Leben ist. Unter welchem Seil? Energie in mir steckt. Ich bin am nächsten Morgen, also ich laufe regelmäßig und ich bin am nächsten Morgen gelaufen, als ob ich unter Drogen stehen würde und meine ganze Energie, die mir zur Verfügung steht, war auf einmal voll da. Also man hat selten Momente im Leben, wo man seine eigene Energie so stark spürt wie da. Also ein Schock hat vielleicht auch mal was Heilsames, was einen aus dem Leben raushaut. Das glaube ich. Und vor allen Dingen merkt man, an welchem seidenen Faden alles hängt. Jetzt ist die Sendung zu Ende. Danke für deine Geschichte. Tschüss, Thorsten. In der Technik Jens Diegel. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.